willkommen zum Uncast Folge 188. Mensch, bin ich heute spät dran und dazu auch noch viele kleine, aber feine News-Themen. Deswegen muss ich mich beeilen, ja, und kann auch nicht so viel heute über ein Thema reden. Aber bei den Themen auf jeden Fall heute zwei kleinere Sachen. Was ist los mit den UIs und warum Googles OEM-Vertrag richtig ist? Dann viele News, wie gesagt, und in der Community war auch einiges, konnte leider nicht alles reinnehmen, und dann natürlich wieder die App der Woche, diesmal was Besonderes, ja. Themen, also was passiert gerade mit den UIs? Man mögte es ja kaum glauben, man meint gerade, meine Predigten wurde erhört, das ist natürlich nicht der Fall, aber man könnte es fast meinen, ich als Verfechter des Stock-Androids, ja, muss feststellen, dass die neuen UIs, sei es Sony, Samsung und auch das, was man schon gerüchteweise gesehen hat, also was ist gerüchteweise, das, was man schon gesehen hat, was geleakt wurde von HTC, mehr oder minder stark sich jetzt an das KitKat orientieren, an das Stock Android Aussehen zumindest. Im Hintergrund werkeln natürlich noch die ganzen anderen Sachen, von daher ist es nur ein optische Änderung bis jetzt. Bei Samsung könnte das noch ein bisschen weitergehen, da habe ich ja schon gesagt, da gibt's ja offenbar hinter den Kulissen etliche Einigungen, die man erzielt hat miteinander. Aber was das Grafische anbetrifft, also was die UI selbst anbetrifft, da muss man sagen, ich bin schon fast verwundert. Also da muss ich sagen, das hätte ich nicht geglaubt. Ich habe mal gesagt, ja, HTC und die ganzen Konsorten, die würden sich da eher, da wird eher die Hölle zufrieren, bevor die Stock Android nutzen. Das mag durchaus sein, ja, aber die Hölle ist jetzt gerade ein klein wenig kälter geworden, ja. Denn die Annäherung ist schon interessant und da könnte man fast hoffen, dass mal eine einheitliche User Experience rauskommt bei Android, ja. Wohl wissen, dass das gar nicht alle wollen. Ja, also das muss man ja auch sagen, das ist ja eine der Stärken von Android. Aber ich finde es auch ein Zeichen und ein Hinweis darauf, wie gut die KitKat UI bei Android wirklich ist und dass immer mehr Leute offenbar auch die UI nicht als Grund sehen, ein Telefon zu nutzen oder nicht, ja, sondern dass das mehr im Marketing zugrunde liegt. Ja. Und also Beispiel ist jetzt gerade wieder aktuell, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, das in die Sendung zu nehmen. Ich habe ja schon in den letzten beiden, glaube ich, Sendungen das mal angesprochen, dass immer mehr UIs wie Stock Android auf einmal aussehen. Und aktuell war jetzt eben das Flat and White Design von Samsung, das jetzt gezeigt wurde. Ja, also bei den KitKat-Versionen von dem Samsung TouchWiz und das Design orientiert sich auch in der Statuszeile genau an das Stock Android. Ja, das heißt, die Icons sind jetzt ebenfalls farblos und flach und sehen auch optisch eben aus. Da könnte man fast sagen, ja, das ist ja, ne, wenn die Symbole noch andere wären, also dem von Stock Android entsprechen würden, könnte man das so sagen. Also der Zeichensatz auch, ja, entsprechend ähnlich, ist sogar genau der gleiche von Stock Android, wenn ich das jetzt richtig sehe und falls da nicht noch was geändert wird. Also man muss sagen, das ist ein neues Zeichen dafür, dass es da auch eine Annäherung eben gibt und damit wächst die Hoffnung in mir, dass da auch das gute Design hier mal den Vorzug bekommt und insgesamt die UIs wieder etwas klarer werden, ja, wo Samsung hier, ja, genau wie HTC mit Überfrachtung angekommen sind, ja, glänzt ja im Prinzip das KitKat Stock Android mit einer ziemlich großen Simplizität, fast schon zu simpel, ja, muss man auch sagen, aber das kann man dann schnell anpassen mit Widgets etc. und dann ist es wieder okay, ja, aber es ist nicht zu überladen wie eben so manch andere prominente UIs. Also TouchWiz ändert sich, Sense ändert sich, und auch die Sony UI. Gut, die Sony UI war schon eigentlich schon immer ziemlich an Stock Android angelegt. Das wird jetzt noch weiter gemacht, so dass man sagen kann, also optisch gesehen ist die Sony-Oberfläche fast schon wie Stock Android, aber natürlich mit vielen Erweiterungen, Bloatware, ja, aber gegen die wird ja auch jetzt schon in einigen Ländern massiv vorgegangen, auch teilweise rechtlich vorgegangen. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das auch dann auswirkt auf die Geräte hier in Europa. Ja. Ich finde, es sind gute Nachrichten, dass die UI etwas einheitlicher wird. Man kann ja Android nach seinem Belieben ändern. Ja, es gibt genug Möglichkeiten, neue Designs zu nutzen. Da werde ich auch noch was hier bei der App der Woche dazu sagen. Es wird ganz, ganz interessant werden. Ja. Jetzt hätte ich das eigentlich als zweites Thema nehmen. Ja, ich ziehe einfach mal jetzt kurz eine News vor, ja, und zwar hinsichtlich dessen mit dem Design, ja, wenn eben jetzt das Stock Android oder das neuerliche Aussehen sich zu stark an Stock Android orientiert, der kann sich zum Beispiel so eine App wie Thema herunterladen und nutzen, ja, obwohl die übrigens aus dem Play Store geflogen ist, ja, denn Apple hat da wohl interveniert. Ja, so steht's in dem Newsartikel. Für Thema gibt's nämlich eine Apple UI und das sieht es so gruselig und grauselig aus wie das Design vom iPhone. Tut mir leid, Leute, das ist überhaupt nicht meine Sache. Ja, aber okay, wem es gefällt. Auf jeden Fall Apple gefällt es gar nicht. Ja, und die hat auch dann Apple hat dann auch an Google eine Anfrage gestellt und Google hat dementsprechend und hat die App aus dem Play Store entfernt. Ja, so sieht's aus. Vielen Dank, Apple. Ja. Bevor ich jetzt aber ein paar Kraftausdrücke benutze, die Aufregung ist gar nicht mehr notwendig, denn mittlerweile gibt's die App wieder. Thema ist immer noch in der Beta-Version und ich habe mir die mal angeguckt. Und da gibt's noch später noch mehr dazu. Gut, also wer ein neues Design haben will, gibt's im Market genug Alternativen, nicht nur Thema, sondern viele, viele andere, die eben das Handy dann so sich einrichten lassen mit einem neuen Launcher, mit neuen Icons etc. etc. Android ist da ja immer noch offen, ja, aber ich denke, so eine Grundidentität kann eigentlich nicht schaden, so dass da, wenn einer vom einen Handy auf das andere umsteigt, ja, dass da zumindest mal eine einheitliche Benutzerführung ist. Was sich heutzutage alles so Android schimpft, das ist ja schon ziemlich heftig teilweise, ja, die Unterschiede. Also ein eingefleischter Samsung-Nutzer hat so mit Stock Android beziehungsweise mit HTC dann doch so ein paar Probleme, ja, das fließend hier zu überzugehen bei der Nutzung. Das sollte eigentlich nicht sein, ja, finde ich. Gut, also es tut sich jedenfalls was an der UI-Front, ich finde es ganz gut. Und Google scheint da auch momentan dabei zu sein, hier die Zügel etwas straffer zu ziehen, was die OEM-Partner anbelangt, ja, also was die Entwickler von den Smartphones anbelangt. Und der Stefan hat mir das übrigens geschrieben. Ich wollte das Thema eh schon bringen, ja, und der Stefan hat mich da jetzt wieder dran erinnert mit seinem Beitrag, deswegen ist es auch nicht in der Community, sondern gleich in den Themen. Ja, der geheime OEM-Vertrag, ja, der jetzt herausgekommen ist, ein Aufschrei gab es in der Android-Szene und hier, dass dieser Artikel auf einer Windows-Seite auf WinFuture zu finden ist, das kommt ja nicht von ungefähr, ne? Da haben sich ein paar wieder die Hände gerieben, ja, das kommt jetzt raus, ja, Google ist böse, böse, böse, böse. Also, ich muss sagen, dieser OEM-Vertrag ist nicht nur richtig, sondern er ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Google hat ja ein offenes Betriebssystem entwickelt, bei dem sich die Entwickler bedienen können, nach Lust und Laune. Das heißt, jede Firma kann ohne Zahlung von Lizenzen Android nehmen und für seine Handys anpassen, umschreiben, ja, und so weiter und so weiter. Und das wird auch gemacht ohne Ende. Viele Billighandys, ja, in vielen verschiedenen Ländern gehen daran, ja, und nehmen dieses Android und verändern so, wie sie es gerne hätten und vermarkten das auch teilweise unter einem anderen Namen. Das hatte ich ja schon mal angesprochen, das Forking von Android. Das alles ist nur möglich, weil Android auf einem offenen System basiert. Ja, ein Open Source Project sozusagen. Das Android Open Source Project, das kann jeder Hersteller benutzen. Wer aber die proprietären Apps nutzen will, wie zum Beispiel Google Mail, den Google Play Store und andere Google Dienste, die eben nicht Open Source sind, ja, der muss mit Google einen Vertrag abschließen. Ja. Google sagt, der Vertrag ist kostenlos. Einige andere Nachrichtenquellen sagen, das stimmt nicht. Aber das ist auch nicht die Sache. Ja. Denn was hier offenbar eben moniert wird, ist, dass eben Google dann Einfluss nimmt, ja, oder sagt, nicht jeder kann unsere Apps unter jeden Voraussetzung nutzen, sondern es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Eigentlich ist das ja nichts Neues, ja. Nun wird es natürlich so hingebogen, als ob das so ganz so schlimm wäre, ja. Geheime Dokumente wurden geleakt, ja, dass die Übereinkunft und was eben jetzt zum Beispiel die Voraussetzungen sind, dass eben Google Network Location und so weiter benutzt werden kann oder eben die YouTube-App, Mail, Maps und so weiter, ja, dass die eben installiert werden dürfen. Für all diese Apps gibt es übrigens Alternativen, ja. Für die Dienste, klar, ich hab schon mal gejammert über die Google Network Location, dass die offenbar, dass andere Provider oder andere App-Anbieter, die nur sehr selten eigene Sachen benutzen. Deswegen gibt es auch kaum Alternativen zu dem Location-Sharing-Service, wo ich jetzt gerade verzweifelt was Vernünftiges suche. Ich habe schon etliches ausprobiert und alles ist katastrophal. Ja, saugt die Batterie leer und alles. Also furchtbar. Aber das sind nun mal eben so Sachen. Ja. Und jetzt wurde gesagt, bedingte Offenheit. Nein, Android ist ein Open Source Projekt und damit nicht nur bedingt offen, sondern ganz offen. Nur besteht eben dieses normale Stock Android, was man eben von Google direkt bekommen kann, beziehungsweise was eben auch die meisten nutzen, eben nicht nur aus Open Source Software. Dadurch jetzt abzuleiten, dass das ein Riesenskandal wäre, dann muss ich mal sagen, dann guckt euch mal jedes offene System an, wie das funktioniert. Ja, meistens sind eben da proprietäre Sachen mit installiert, die was übrigens schlecht ist, ja, sehr schlecht, ja, unter den Linux-Distributionen, ja, also offen sollte offen sein, aber manchmal ist es eben auch so nicht möglich. Jeder, der zum Beispiel in den USA MP3 abspielen kann mit seiner Linux-Distribution, der hat kein richtiges offenes System, nämlich das wäre nur Ogvorbis, ja, und da muss nämlich proprietäre Software installiert werden, von dem der Anbieter der Open Source Software oder die Open Source Gemeinde selbst keinen Einfluss haben darauf. Ja. Das muss man immer bedenken. Und zwar einmal können es Sachen sein, die eben gar nicht Open Source sind, oder es können Sachen sein, die zwar Open Source sind, aber eine bestimmte Lizenz beinhalten oder Patente ansprechen, ja, die eben da gewahrt werden müssen. Und genau da sitzt eben jetzt der Knackpunkt und deswegen ist eben dieser Google OEM-Vertrag auch richtig, denn die Verwässerung von das, was man Android nennt, ja, muss natürlich auch in erträgliche Bahnen gelenkt sein. Man kann ja jeder, und ich sag's nochmal, jeder kann sein Android machen, ja, wenn er das natürlich dann Android nennt. Und die Leute sind dann enttäuscht, weil kein Google Play Store vorhanden ist. Dann ist das die Schuld der Namensgebung. Ja. Wie gesagt, andere machen das, teilweise auch erfolgreich, ja, auch große haben das gemacht, Amazon hat's gemacht, ja, im Kleinen auch das Replicant OS, ja, das auf Android basiert, aber vollkommen frei ist, und so weiter und so weiter. Also man kann es machen, ja, aber wenn man eben die Google-Sachen nutzen will, als Anbieter, als Hersteller, dann muss man eben auch dann die entsprechende Lizenz kaufen, den Vertrag abschließen, und das ist eben ganz okay. Das ist kein Skandal, das ist richtig und das ist wichtig, weil sonst könnten nämlich die Anbieter ganz schnell das Android-System, oder das wäre eigentlich gar nicht von Anfang an gar nicht so durchgestartet, wenn das anders da gewesen wäre, denn ihr glaubt gar nicht, ein mieses Produkt mit dem Android-Label, ja, ein mieses Produkt kann schon ganz schön viele Kunden kosten. Und wenn dann das Überhand nimmt, dann wird es richtig kritisch für ein System, sich überhaupt am Markt durchzusetzen. Und ich denke, der Erfolg von Android basiert genau darauf, dass Google die genau die richtige Balance findet zwischen Offenheit, ja, und dem Stoppen von Crap, sage ich mal, ja, auf dem Markt zur richtigen Zeit. Denn das kann auch sehr viel Schaden, wie gesagt, verursachen. Ja. Gut, damit lasse ich es mal bewenden. Also für mich der OEM-Vertrag kein Skandal, ganz im Gegenteil, eine positive Sache, um Android zu schützen vor Verwässerung, vor Qualitätsverfall meiner Meinung nach. Wie das HTC in Zukunft machen will, ja, mit seiner neuen Strategie, die offenbar angekündigt oder die angekündigt wurde, ist noch die große Frage, denn HTC will mehr Billigtelefone produzieren, um einen größeren Profit zu machen. Ja, das muss HTC auch dringend machen. Die HTC hat ja ein Problem. Ich habe es ja schon öfters mal angesprochen. Und da muss jetzt Geld in die Kassen rein. Ja, egal wie. Bisher war es eigentlich immer so die große Frage, sollen wir wirklich, kann man überhaupt mit Billigtelefon noch genug Geld machen? Offenbar scheinen jetzt hier die Größen bei HTC genug verunsichert zu sein, um es wohl zu probieren. Und damit wollen sie offenbar den Markt überschwemmen mit Billigtelefonen, Billigstelefonen auch, ja. Und der HTC will sich also mehr konzentrieren auf Geräte zwischen $150 und $300. Das wäre also etwa 120 bis 250 Euro etwa, ja. Und damit könnte man sicherlich schon sagen, dass es also wirklich also Low-End-Telefone sind. Wenn natürlich hier HTC auch was in Midrange machen kann zu dem Preis, ist das natürlich sehr, sehr gut. Bisher sind die Produkte eher so bei $600 und mehr angesiedelt, wie zum Beispiel das HTC One. Sowas wird es natürlich in der Qualität zu dem Preis erst noch nicht mehr geben können. Ja. Da bin ich mir also ziemlich sicher, weil irgendwo muss ja auch da was eingespart werden. Ja, und sie werden also nicht mehr High-End-Telefone so machen können, jedenfalls eben nicht als Schwerpunkt. Ja, das heißt ja nicht, dass jetzt HTC überhaupt keine hochwertigen Telefone mehr herstellt, aber der Hauptaugenmerk, der wird eben auf diesen Einsteiger-Billiggeräten liegen. Und ja, wie gesagt, also HTC, ich hoffe, die haben die richtigen Experten. Bisher hieß es immer, da ist kein Blumentopf zu gewinnen in dem Bereich. Gut, jetzt wollen wir mal schauen, ob HTC die richtige Menge verkaufen kann, denn weil da wird's drauf ankommen, ja. HTC muss jetzt verkaufen wie blöde diese Billigtelefone, und nur dann kann das sich auch rechnen. Google übrigens auch weiterhin, ja, also nicht nur jetzt mit dem OEM-Vertrag in den Fokus gerückt der Presse, mit mit dieser Qualitätssicherung, wie ich es mal sagen will, ja, sondern jetzt auch bei neuen Geräten, ja, ist der UEM-Vertrag, auch hier muss ich hier voll und ganz Google zustimmen, bravo, dass eben neue Geräte nur noch mit dem neuesten Betriebssystem auf den Markt kommen dürfen. Das heißt, wenn dann neue Geräte produziert werden, zum Beispiel 4.3, darf nur noch, wer eine offizielle Lizenzierung damit Google Play Store, Google Maps und so weiter nutzen will, darf nur noch bis zum 31. Juli 2014 4.3 nutzen. Wer danach ein Handy herausbringt mit 4.3, der kriegt keine Lizenz mehr für die Google Apps. Bravo, das hätte schon viel früher müssen gemacht werden. Ja, es fängt an, also bei Gingerbread, Honeycomb und so weiter, alle sind dann quasi ab dem 31. Juli weg vom Fenster und neue Geräte dürfen nur noch 4.4 haben. Ja? Und ich finde, das ist auch sehr, sehr gut, weil ich finde es unmöglich, dass heute noch neue Geräte rauskommen, die immer noch Android 4.2 haben. Ah, da hat doch jemand gepennt, ja, bei der Entwicklungsabteilung. Wer das nicht kann, das sollte keine neuen Geräte herstellen, ganz einfach. Ja. Also, so ein bisschen was muss man ja schon drauf haben, ja, an Geschwindigkeit, wenn man eben so einen schnelllebigen Markt mitmachen will. Wer das nicht kann, bleibt auf der Strecke, so ist es nun mal, ja. Und wie gesagt, meiner Meinung nach viel zu spät eigentlich diese Regelung bei Google eingeführt, aber jetzt auf einen Schlag, also von Gingerbread bis 4.1 darf alles nur noch bis 1. Februar genutzt werden, also das heißt, die ist schon rum, die Frist, ja, keine neuen Geräte mehr dürfen hier rauskommen mit Gingerbread bis 4.1 und 4.2 darf nur noch bis 24. April herauskommenden Gerät damit und 4.3 nur noch bis 31. Juli und danach ist nur noch 4.4 erlaubt, so lange bis eben wieder ein neues System auf dem Markt ist und angekündigt wird. Dann wird ein neues Window angekündigt, wann das eben geschlossen wird. Gut, perfekt, super. Das heißt, wir können in Zukunft vielleicht häufiger davon ausgehen, dass auch aktuelle Geräte oder aktuelles System auf den Geräten ist, wenn man das kauft und nicht schon veraltet ist beim Kauf von den Geräten. Das ist nämlich ziemlich unmöglich, finde ich. Ja. Samsung wird auf dem Mobile World Congress, ich würde es nie richtig sagen können, 2014, welch Wunder, das Samsung Galaxy S5 präsentieren, ja. Und dazu wurde schon mal ein seltsames Bild getwittert, ja, mit neuen Icons, ja. Ziemlich flach sehen die aus. Und rund sind die. Ja. Ne? Um ein paar Sachen in den Fokus offenbar zu rücken, ja. Speed, Outdoor, Curiosity, Fun, Social, Style, Privacy, Fitness und Life. Ja. Diese Icons sind auf der Werbung zu sehen und unter dem Motto Unpacked 5. Ja? Man darf also da gespannt sein. Vor allem das Privacy-Symbol ist interessant. Was hat Samsung da auf Lager? Ja? Man darf sich daran erinnern, Samsung ist eine koreanische Firma. Ja? Mal sehen, wie die dieses Privacy-Konzept jetzt umsetzen wollen und wie. Ja, ob das jetzt nicht nur ein leeres Icon ist, sozusagen. Ja. Dann auch Fitness, ja. Auch das könnte zum Beispiel auch was so ein Gegensatz zu Sony sein, die ja mit dem Liveband hier was ganz Neues machen wollen und das Smartphone quasi in den Mittelpunkt rücken wollen, was eben Fitness, Gesundheit und das allgemeine Leben betrifft, ja. Genau da wird auch das Live drauf abgezielt sein, ja. Kurios finde ich allerdings noch, dass hier Outdoor genutzt wird als Name und nicht nur Navigation oder GPS oder ähnliches, sondern Outdoor. Mal sehen, vielleicht gibt es noch eine Überraschung, ja. Und Curiosity, ja, das ist wirklich kurios, ja. also, es ist, auch wenn das Bild ziemlich simpel ist, ja, man kann ziemlich viel reininterpretieren, das macht einem schon den Mund wässrig, ja. Sony wird auch das Sirius zeigen, das Z2, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach. Es sind auch da schon einige Sachen, sind da geleakt worden, ja, wie es so, immer so schön heißt jetzt, ja. Die neue UI, eben schon angesprochen, KitKat. Und da kann man auch erkennen, dass es KitKat ist, ja, unfassbar. Dann eben dieses Simple Home, ja, die Live-Log-Applikation, wo ich eben schon angesprochen habe, wo Fitness und so weiter, also alles mit zusammenfasst, ja. Was auch interessant sein wird, das Telefon aufwecken mit dem Double Tap auf dem Screen. Auch das könnte eine interessante Geschichte werden. LG hat es übrigens schon, die Knock-on-Funktion, da hat es nicht so gut funktioniert. Mal sehen, wie es hier ist. Dann eine neuartige Kamera-App soll es geben, ja, mit Timeshift-Videos aufzunehmen. Ja, gut, das habe ich schon im Stock Android auch schon. Ja, gut, dann das ist wieder etwas, was, naja, weiß auch nicht, wie ich das einordnen soll. 4K-Video-Recording. Ja, hoffentlich ist die SD-Karte groß genug. Ein Cam-Scanner integriert für Dokumente zu scannen. Ja, das wird auch interessant sein. Bisher gibt es ja eine App, die sich tatsächlich auch Cam-Scanner nennt, im App Store, Entschuldigung, im Play Store. Und die nutze ich auch ganz gerne. Und das ist auch eine interessante Geschichte, finde ich. Dann die maximale Auflösung für Fotos mit den 20,7 Megapixel ist immer noch, ja, 20,7 Megapixel, viel. Aber ja, naja. Normale Auflösung ist dann auch die 8 Megapixel, was dann wohl eher auch dem tatsächlichen Auflösungsvermögen eines solchen Bild ankommt. Immer noch, naja, mittelmäßig. Aber wenn wir mal schauen, wie es weiter aussieht hier, gerade bei den Sony-Geräten, ja, muss man jetzt nicht unbedingt da so arg auf die Kamera achten. Man kann sich ja notfalls ein Q10 zulegen, ja, diese externe Linse, sozusagen die externe Kamera, und dann ist alles wunderbar. Gut, also allzu viel ist natürlich noch nicht rausgekommen. Wenn das Design so stimmt, wie man bisher vermutet, dann wird es allerdings ein ziemlich hübsches Gerät sein. Ganz hübsch finde ich übrigens auch das neue Samsung-Modell mit dem abgerundeten Display an der Seite. Es ist vielleicht zwar ein bisschen ungewohnt, aber es hat durchaus noch seinen Sinn. Ja. Ich hoffe, dass man diese abgerundete Ecke auch separat ansteuern kann, so dass nicht das ganze Display an sein muss. Ansonsten fällt natürlich dieses auf den Tisch legen und der Streifen ist immer an oder das Display ist immer an und man guckt dann, ob zum Beispiel neue Nachrichten angegangen sind oder so, oder die Uhrzeit angezeigt wird oder sonstige Sachen, ja, fällt dann natürlich weg, weil dann ist das Handy ruckzuck leer. Aber definitiv von der Seite her anzuschauen, und man kann davon was ablesen an dieser Seite. Ja, sieht auf jeden Fall basic aus, finde ich. Allerdings erkennt natürlich auch Samsung, dass das wohl nur für eine kleine Nische interessant sein wird, und entsprechend werden wahrscheinlich auch wenige Modelle nur davon herauskommen. Dennoch finde ich das schon mal ein guter Anfang. Und es lässt vermuten, was da vielleicht in Zukunft bei den Samsung-Handys sich tun kann. Auf der Seite beispielsweise kleine Display-Segmente, ja, oder eben auch Displays, die quasi die Seitenwände von den Geräten noch dazu nehmen, um noch etwas größer zu sein, auch wenn diese abgerundet sind und dann eben, naja, sagen wir mal, begrenzt einsehbar sind. Ja, aber das lässt wieder einige Sachen machen, wo man vielleicht jetzt noch gar nicht mal so als so wichtig einstuft. ARM scheint wohl hier mit HTC sich zusammen Gedanken gemacht zu haben, denn ARM kündigt jetzt eine Offensive an für effektive Prozessoren im Mid-Range-Bereich. Ja, also während die anderen Hersteller eher dazu übergehen, mehr Power zu bringen, sagt hier ARM, nee, wir machen jetzt kleine Prozessoren, die etwas effektiver sind, aber nur für Mid-Range-Produkte geeignet sind. Das heißt, keine super überschnellen Prozessoren, sondern eben eher energieeffiziente Prozessoren, die keine neuen Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Warum das ARM jetzt so macht, bleibt natürlich die Frage, weil damit geben sie natürlich einen großen Teil der Kundschaft ab an Nvidia. Die hauen nämlich mit dem Tegra jetzt voll rein und sagen auch, dass sie sich konzentrieren mit Nvidia Tegra auf die Superphones. Ja, also die wollen nur die besten, schnellsten High-End-Telefone haben in ihrem Tegra-System, mit ihrem Tegra-System und machen da auch ganz klar, wo auch die Kundschaft von Nvidia liegt. Ja, Grafikkarten verwöhnt, ja, wo es nicht da geht, das ist eine gute Grafikkarte, sondern die hat mehr Frames pro Sekunden Grafikkarte. Ja. Muss es auch hier im Android-Bereich dann eben nach Power gehen, nach Leistung, denn das ist, was auch viele Kundschaft eben damit verbindet, ja, dass eben hier die Leute einfach von Nvidia erwarten, wenn ein Nvidia-Prozessor drin ist, dann muss das Ding das schnellste, beste sein. Ja. Mit dem Tegra 4 hat ja so auch dieser Artikel, was ich übrigens sehr mutig finde, von Android News, ja, von Talk Android so, dass eben hier die sich mit dem Tegra 4 ein bisschen in die Nesseln gesetzt haben, weil es eben etwas enttäuschend war gegenüber dem Tegra 3. Ja. Da haben die Leute offenbar mehr erwartet. Ja. Und da hat auch Nvidia einige Kundschaft verloren. Ja. Jetzt macht eben Nvidia klar, hier, wir hauen jetzt rein. Ja. Und deswegen soll ein Tegra 4i kommen und den K1 Prozessor, ja, und der soll wesentlich erfolgreicher sein und auch eben mehr Power bringen, deutlich mehr Power. Hier sieht man also ganz klar, Nvidia geht einen ganz anderen Weg wie ARM, ja, und dann werden die wohl nicht zu den Kunden von HTC gehören, denke ich mal, ne? Oder umgekehrt. Android hat 80% der Smartphones in der Hand weltweit. Die Meldung habe ich heute auf Mashable gelesen und das heißt also, die Dominanz von Android ist weiter angewachsen. Phänomenal übrigens. Übrigens auch phänomenal, und jetzt haltet euch fest, warum das die ganze Zeit verschwiegen wurde, weiß ich auch nicht. Anscheinend wollten es die Leute nicht, die Redaktion, die immer noch geprägt sind von Apple, Apple, Apple, ja, die wollten es offenbar nicht wahrhaben, aber die Statistiken hier von IDC, keine unbekannte Statistikfirma, ist eigentlich ganz klar, nicht nur so ein bisschen, sondern ganz klar, Android gestiegen und iOS, ich glaube, das ist das erste Mal, gefallen. Na, ist nicht ganz das erste Mal. 2012 wurde ist schon 0,1% gefallen von 2011, aber das war noch, haben wir schon mal normal. Aber jetzt von 18,7 auf 15,2% gefallen. Und Windows Phone ist übrigens bei 3,3%, hat etwas zugelegt. BlackBerry auf schon fast beschämende 1,9% gefallen. Und alle anderen 1%. Und hier ist Android tatsächlich angegeben mit 78,6% des gesamten Marktes der Welt. Und der zweite, ist mit 15,2% dabei, iOS. Und stark gefallen, mein lieber Scholli. Ja. Das ist ja, das macht einem ja schon Angst. Also ich glaube, wie es immer so schön heißt, der Krieg ist gewonnen. Ja. Weißt zwar nicht, was das immer sollte, ja, aber viele App-User haben das auch heraufbeschworen, das muss man ganz klar sagen, ja, haben sich sehr stark lustig gemacht über Android und jetzt weltweit das ist mit Abstand meistverkauftes System. Aber man soll nicht darüber hinwegtäuschen, ich sag's immer wieder bei solchen Zahlen, ja, das wird sich wieder ändern. Das wird sich ändern. Android wird nicht immer Zuwächse kriegen, die werden auch wieder fallen, ja. Und dann wird die Zeit kommen, wo die ganzen Redaktionen, die jetzt bitter enttäuscht sind, ja, weil sie nämlich alles auf Apple haben, ja, ihren MacBook, ihren Mac Pro, ihren iPhone, ihr iPad, alles, ihre ganze Welt ist Apple und dann kommt so ein Mist wie Android, ja, unglaublich. Und die werden knallhart zurückschlagen, sag ich euch, sobald Android fällt und iOS wieder steigt. Ja, das kann durchaus passieren. Ich meine, vielleicht steigt auch wieder ein anderes Gerät. Momentan Windows Phone, ja. Wer sagt, dass Windows Phone nicht profitieren könnte, wenn zum Beispiel der Absatz von Android etwas zurückgeht, ja? Wer sagt da, dass Windows Phone nicht davon profitieren kann? Wer sagt, dass es Apple sein muss, der dann davon profitiert, ja? Dann wäre aber die Kacke am Dampfen. Entschuldigung. Ja? Das muss ich ganz klar sagen. Dann wäre aber, ja, also, aber auf jeden Fall darf man jetzt erstmal den Moment genießen. Ich glaube, dass sich die Android-Entwickler auch da sehr freuen werden. Also ich meine, die Android entwickelt haben, ja, die werden sich freuen. Bei den Android-Entwicklern, die also Programme für Android schreiben, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Viele schreiben eben nur Android-Programme, weil es angesichts der Übermacht nicht mehr anders geht. Ja, aber ihr Herzblut hängt bei Apple, hängt beim iOS. Und solange sich das nicht ändert, ja, muss ich sagen, dann ist es auch schlecht für das Ökosystem. Denn wenn man gehasst wird, ja, und von den Entwicklern und man kriegt nur die Sachen, weil es eben nicht mehr anders geht, dann ist es nicht gut. Ja. Aber von den Entwicklern sollte man auch keine Android-Programme installieren, das muss man auch klar sagen. Durch konsequent umsetzen übrigens. Ja. Kein Instagram auf meinem Handy. Wobei, das war ja wohl der größte Coup überhaupt für Instagram, ja, das auf Android umzusetzen. Da können die Apple-User drüber aufregen. Das war eine Goldgrube für Instagram. Das war der große Durchbruch für Instagram, ja. Und mittlerweile ist eines der wichtigsten sozialen Netzwerke, die es gibt überhaupt auf diesem Planeten, ja, und das alles nur, weil sich Instagram entschlossen hat, eben die Apple-Only-Strategie aufzugeben und auch für Android zu entwickeln. Also ich glaube, die haben es nicht bereut und vielleicht sind die Instagram-Entwickler jetzt auch dazu übergegangen zu sagen, also so schlecht ist ja Android gar nicht, ne? Wenn so viele Millionen die Kasse spült. Viele Millionen hat auch Rovio eingenommen mit Angry Birds. Das ist ja schon seit Beginn dieser Mobile oder dieser Smartphone Game Welle, ja, ein fester Bestandteil jedes Smartphones, ja, Angry Birds. Und Angry Birds bekommt jetzt eine Nachfolger oder eine Fortsetzung, je nachdem wie man es sehen will. Nennt sich Stella. Stella. Ja. Super süß, muss ich sagen. Ach, sind die Charaktere so süß. Und viel hat Rovio jetzt noch nicht freigegeben, aber das, was man sieht, ist schon süß, sehr schön, goldig und wird ganz sicherlich, sobald es im Play Store eintrifft, auch installiert werden. Was soll man sagen, das Spielekonzept? Das heißt Angry Birds Stella. Wird es wahrscheinlich eben genau das ganz normale Angry Birds Konzept sein. Vielleicht mit ein paar kleinen Überraschungen. Vielleicht gibt es ein paar zusätzliche Änderungen. Die Grafik jedenfalls von den Figuren, von den Charakteren finde ich jedenfalls super, super. Ja? Also endlich mal weg mit den Schweinen. Ja. So ein Test wurde ja schon mal probiert mit wie heißt es nochmal, mit dem Angry Birds Rio, glaube ich, ja, Rio, aber mit I, bitte, ja, nee, nicht mein Angry Birds, ja, das wäre vielleicht auch noch was, Angry Birds Rio, ne? Aber auf jeden Fall dürften sich wieder viele freuen und ich würde mir es auch mal angucken, ja? Aber kann es noch besser werden, nach Angry Birds Star Wars, mal sehen. Xiaomi Mi 4 Eckdaten sind jetzt bekannt und ich kann nur sagen, hoffentlich kommt das Teil in die EU, auch wenn noch nicht alle technischen Daten genau zur Verfügung stehen. Steve Wozniak, der Apple Co-Founder, ja, wie es immer so schön heißt, hat übrigens im Artikel hier steht Apples former Co-Founder, also ehemaliger Miterfinder. Also jetzt ist er kein Miterfinder mehr, hat wohl zu viel Kritik an Apple geäußert. Ja, jetzt ist er kein Miterfinder mehr von Apple, oder wie? Ist schon lustig. Naja, freudsche Fehlleistung, muss ich das sagen. Also auf jeden Fall hat Dwos, ja, hat darauf hingewiesen, dass Xiaomi exzellente Produkte hat, ja, und dass diese Produkte gut genug sind, den amerikanischen Markt aufzubrechen. Ja. Und ich muss sagen, alles, was man bisher sieht und gehört hat und was rausgekommen ist jetzt schon an Daten, ist schon ziemlich phänomenal, muss ich sagen. Ich glaube, es ist das am höchsten getaktete Smartphone auf dem Markt, denn es hat einen Snapdragon 800 SoC Prozessor mit 2,46 GHz. Meiner Meinung nach war bisher das schnellste 2,3 GHz mit dem gleichen Prozessor. 1920x1080 Bildpunkte Auflösung, 3 GB Hauptspeicher, da kann ich nur applaudieren, ja. Applaudieren, sollten sich alle Anbieter eine Scheibe davon abschneiden. 13 Megapixel Kamera. Und eine sagenhafte 8 Megapixel Front-Facing-Kamera. Jetzt können wir mal Video-Chat in einer super Qualität machen. Ja? Und auch Selfies. Ja, endlich mal. Sehen die Selfies nicht aus, als ob sie handgemalt wären, weil die Auflösung zu mies ist. Und ein 16 GB interner Speicher wird's herauskommen. Ein dickes Minus. Erstmal mit 4,3 Jelly Bean. Ich hoffe, dass sich das ganz, ganz schnell ändern wird und 4,4 nachgeliefert wird. Bei Xiaomi bin ich mir da aber ganz, ganz sicher eigentlich. Xiaomi besitzt ja auch eigentlich schon ein Fork davon. Von daher ist es vielleicht auch nicht ganz so schlimm, wenn wir jetzt das mal im Vergleich sehen. Und deswegen kann man das letztendlich jetzt noch nicht ganz beurteilen. Aber die Daten sind schon mal faszinierend. Das Telefon wird sicherlich eins von diesen Superphones werden. Ja? Aber die bange Frage ist natürlich, kommt es in die EU? In die USA soll es auf jeden Fall kommen, ja, so wie es aussieht. Aber kommt es auch rechtzeitig in die EU. Das heißt, also nicht, wenn das schon wieder veraltet ist, ja, und es dann schon wieder 5 andere Produkte gibt, die sowieso schon bessere Leistungsdaten wieder haben. Ja. Weil dann kann Xiaomi hier auch einen ziemlichen Coup landen, denn auch auch in der EU sind eben Telefone mit höher, schneller, weiter, besser gut gefragt. Ja. Das zeigen die Verkaufszahlen von solchen Superphones, auch mit Superpreisen übrigens, ja. Impressive, kann ich doch nur sagen. Wo doch sonst hier in Europa die Leute eher alle so geizig sind. Ja? Ich sage nur, Geiz ist geil. Ne? Aber da muss man schon sagen, hier sind die Leute dann doch bereit, für Powerphones auch jede Menge Geld hier hinzublättern. Da kann ich manchmal nur den Kopf schütteln. Ne? Das könnte vielleicht auch billiger werden, aber naja, wenn es die Leute zahlen wollen, bitte. Das Nokia X Normandy enttäuscht. Genau so wie Xiaomi begeistert mit den Daten, enttäuscht das Normandy. Also ich weiß zwar nicht, was für eine Art von Android da benutzt wird drauf. Ja. Ich denke auch, das wird ein heftiger Fork sein davon. Ja, das zeigt auch die Oberfläche, die mit Android eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Vorgestellt wird es wahrscheinlich auch am 24. Februar auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Dann haltet euch fest, ein Dual-Core Snapdragon mit 1 GHz, 4 Zoll Display mit WVGA-Auflösung, 512 MB Hauptspeicher. Pff, laufen da überhaupt noch die Applikationen drauf? Die Standard-Applikationen, ne? Also, zusätzlich gibt's eben hier 4 GB interner Speicher, sage und schreibe, 4 GB interner Speicher, ein Micro-SD-Kartenslot und 1500 mAh Akku und 5 Megapixel-Kamera hinten. Da sieht man auch gleich, wo das Telefon angesiedelt ist, im super Low-End-Bereich, ja. Also es ist auch ein Superphone, aber von unten gesehen. Wer weiß, ob da keine Systematik dahinter steckt, ja. Nokia, ja, jetzt unter dem Kommando von Microsoft, bringen ein Android-Gerät raus, ihr erstes Android-Gerät mit phänomenal schlechten Daten. Vielleicht wollen die damit dann den Leuten zeigen, hier, ja, also wenn ihr höherwertige Geräte wollt, dann müsst ihr hier diese Nokia-Geräte nehmen mit dem Windows 8, beziehungsweise dann demnächst das Windows 8.1, ja. Das sind die High-End-Geräte. Ja, und das mit dem Android, das sind die billigen da, ne? Ich kann jetzt nichts sagen, ohne jemand zu beleidigen, ja. Also für die Leute, die eben so Billig-Handys kaufen wollen, ne? Zack. Also wenn da nicht mal so Systematik dahinter steckt, ne? Nun gut, wir werden sehen. Samsung veröffentlicht übrigens eine App für die Wissenschaft. Jawohl, ungenutzte Rechenzeit, ja, kann mit dieser App also genutzt werden, um eben Rechenleistung für wissenschaftliche Projekte, sprich für eine Proteinkalkulationsdatenbank, ja, für Krankheiten zu heilen oder ein Heilmittel zu finden für Krankheiten wie Alzheimer beispielsweise, ja. Ist so ganz transparent ist es zwar nicht, aber ich finde den Ansatz schon mal gut, ja, seine ungenutzte Rechenzeit quasi zur Verfügung zu stellen, ja, den sogenannten Power Sleep, um dann eben hier was Gutes zu tun für die Wissenschaft. Neu ist dieses System nicht. Wem das bekannt vorkommt, der wird vielleicht SETI schon in Erinnerung haben, auch auf normalen Computern. Aber wesentlich seltener ist bekannt, dass es Boink, den Client, den man für solche Projekte wie SETI braucht, dass den schon gibt. Ja, für Android kann man jetzt herunterladen und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr sowas machen wollt, holt euch lieber den Boink Client, der ist Open Source und es gibt sehr viele Projekte, wo ihr selbst auswählen könnt, für welches Projekt ihr eure Rechenleistung, eure Handy-Rechenleistung vergeben wollt, ja. Unter anderem sind eben auch solche Programme dabei wie Einstein at Home oder Asteroids at Home, ja, um hier bestimmte Projekte zu fördern. SETI at Home wurde jetzt hier nicht genannt, aber ich denke, die werden auch mal dabei sein. Das ist ja ein Klassiker, ja. Ein neuer Schub wird ja demnächst erwartet. Neues Aufleben des SETI-Projektes, ja. Oder Enigma at Home. Also je nachdem, ihr könnt euch da auch dann auf der Seite entsprechend informieren vom Space Science Laboratory von Berkeley. Und dort, wie gesagt, könnt ihr auch alle Infos zu den Programmen finden, also zu diesen Projekten, die ihr dann nutzen könnt, um auf eurem Handy, Tablet oder auch auf dem normalen Computer, ist das nochmal Linux, Windows, ja, und Mac, alles kann genutzt werden dafür, um euren Beitrag für das Projekt eurer Wahl zu spenden, sozusagen, ja. Ein recht gutes System. Ich habe hier so schön geschrieben, jetzt wird WhatsApp auch noch dreckig und greift OSS-Projekte an. Das hört sich so dramatisch an, aber ja, es ist vielleicht aus dem Zorn heraus entstanden, ja, so diese Aussage, aber ich finde, man kann es durchaus so sagen, WhatsApp, ihr wisst, ich bin überhaupt kein Fan von WhatsApp. Sowas kommt mir nicht auf mein Smartphone, Tablet oder sonst irgendwo drauf. Ja, niemals. Und selbst wenn ich dann nur noch Selbstgespräche führen könnte mit einer richtigen Chat-App. Ja. Aber jetzt hat der Hersteller sage und schreibe 30 Open-Source-Projekte auf GitHub. Ja. Sozusagen angezeigt und behauptet, dass Copyright oder geschützte Markenzeichen von WhatsApp eben verletzt werden, ja, und gemäß DMCA deren Entfernung gefordert. Boom. So. Und tatsächlich hat GitHub dann auch müssen reagieren, weil die DMCA, das verstehen die Amerikaner keinen Spaß damit, das Digital Millennium Copyright Act, ja, und haben alle 30 Open Source Projekte erstmal runtergenommen, die in irgendeiner Weise mit WhatsApp zu tun haben. Also zum Beispiel zusätzliche Programme, die eben Zusatzfunktionen für WhatsApp ermöglichen, ja. Und egal, ob jetzt ein Icon benutzt wurde oder andere Teile von dem Auftritt von WhatsApp, alle wurden da jetzt erstmal gesperrt. Und jetzt wird eben, so wie es die Richtlinien vorsieht von GitHub, die Programmierer, die Entwickler erstmal zu einer Stellungnahme auffordern und dann wird weiter entschieden, was geht, ja. Wenn dann eben hier gegen WhatsApp, gegen den Hersteller Einspruch eingelegt wird, und dann wird GitHub wieder die online stellen, bis eben Klage gegen das Projekt eingereicht wird und dann eben da was dagegen gemacht wird. Also Schweinerei, muss ich nur sagen. Ich meine, gut, es gibt halt Markenschutz, das muss man auf der anderen Seite auch sagen, um mal jetzt ein bisschen des Teufels Anwalt zu spielen. Man weiß doch, dass das so nicht normal nicht geht, ja. Was haben die gedacht? Das WhatsApp, mein WhatsApp ist kein Open Source Projekt. WhatsApp ist von zwei dubiosen Programmierern gemacht, von denen man bis vor kurzem nicht mal die Namen wusste, ja. Impressum, ich weiß nicht, Impressum gibt es glaube ich immer noch nicht auf der Webseite von denen, ja. Muss ich mal gucken, weiß gar nicht. WhatsApp.com, zum Beispiel eine Werbung für die, ja. Schauen wir mal, wo ist denn das Impressum? Haben wir dann hier irgendwo was baut? Jupp, genau. Keine Einschrift, keine Daten. Oh, gut, ne? Contact us ist eine E-Mail-Adresse, das ist alles. Ja, nix, gar nichts. Ne? Und sowas vertraut man dann eben seinen Daten an. Und sowas nimmt man dann eben. Von solchen Leuten nimmt man dann eben die Icons und denkt, man kommt damit einfach so über die Runden. Ja, warum macht man das? Genau wie mit den Apple Designs. Leute, mit dem Thema. Ja, ich bin ja voll auf Seite von den Entwicklern, die eben so Themes für dieses Programm entwickelt haben. Ja, aber wundern tut's mich nicht, dass Apple dagegen vorgegangen ist, gegen das Aussehen, ja, ein Themes, die ganz klar das Design von Apple kopiert. Immer, warum macht man das? Man muss das doch wissen, dass es nicht geht. Ja? Da ist schon die Frage erlaubt, warum sind die Leute so ignorant und machen das? Das hätte man sich doch können denken. Und gerade hier bei so einer Sache Firma muss ich fast schon ein Fragezeichen setzen, ja, oder in Anführungszeichen, wie WhatsApp, ja, wovon man nichts weiß. Also die Logos nicht unter der Creative Commons License, waren die auch nie. Und wenn dann eben Markenschutz gemacht werden muss in den USA übrigens, muss man das auch tun, schon verliert man seine Marke. Das ist in der Tat so, wenn man also nicht aktiv dagegen vorgeht, gegen solche Leute, die eben zum Beispiel das Logo nehmen und verwässern, dann verliert man die Rechte an diesem Markennamen auch. Und das wissen doch die Entwickler, oder zumindest sollten sie es wissen. Und deswegen braucht man sich auch nicht zu wundern. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ziemlich dumm von WhatsApp, das jetzt hier zu tun. Meiner Meinung nach, wie gesagt, vielleicht wurden sie eben auch da von ihren Anwälten dazu gedrängt, gezwungen, wie ich eben schon gesagt habe. Dennoch hätte man sich vielleicht keine andere Möglichkeiten überlegen, beispielsweise eben die Logos unter die Creative Commons License zu setzen. Damit verliert man die Markenrechte nicht, hat eine Lizenz mit einem in den USA und in Deutschland auch gültigen Lizenzvertrag. Und damit ist die Sache doch vom Tisch. Ja. Aber nein, man muss es ja unbedingt jetzt auf die harte Tour machen, ja, und macht sich damit natürlich keine Freunde. Auf der anderen Seite, ja, was schreibt ihr? What's crap? Aber auf der anderen Seite muss man natürlich gleich sagen, wer eben Programme für eine solche App auch schreibt, wer Apps für eine solche App schreibt, ja, dem ist vielleicht auch gar nicht mehr so zu helfen. Ja. Warum sollte man das tun? Ja, ich verstehe es nicht. Gut, also WhatsApp jetzt auch noch auf der Unbeliebtheitsliste von Firmen, die anderen die Hölle heiß machen, ja. Also jetzt sind sie gleich ganz unten. Samsung hat auch vielleicht jetzt zumindest intern Probleme, dem Verantwortlichen oder den Verantwortlichen klarzumachen, warum das nicht gemacht wurde, als 2004 Android nicht gekauft wurde. Ja, so sieht's aus. Ja, also da wird jetzt auch wahrscheinlich eine Liste geführt werden. Und ja, wer war da gerade der Verantwortliche? Ah ja, okay, also der wird man nicht befördert, ne? Und der, nee, der kommt lieber in die Postabteilung, der kann dort unter Briefen sortieren. Denn man hat natürlich eine riesen Chance verpasst. Andy Rubin, der ja Android entwickelt hatte, bevor Google das geschnappt hat, ja, 2004, hat nämlich Samsung Android zum Kauf angeboten und Samsung hat dankend abgelehnt. Ja. Also das war mal wieder ein klassischer Fehler. Wobei man natürlich nicht weiß, ob, wenn jetzt Samsung Android gekauft hätte, und das vielleicht dann als geschlossenes System für sich alleine genutzt hätte, also Samsung only, ob dann Android jemals irgendwie bekannt geworden wäre oder überhaupt irgendwas draus geworden wäre. Ja. Vielleicht hätte es so geendet wie das Tizen, ja, das dann irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, oder das MeeGo, ja, das dann irgendwann weg war vom Fenster. Und das ist sogar sehr wahrscheinlich, ja, weil ohne dass ein offenes System wäre, von dem sich jeder hätte bedienen können, ja, wäre der Erfolg von Android so in der Form ja gar nicht möglich gewesen, weil zu dem Zeitpunkt hat ja, als das rauskam, ja, hat ja Apple alles regiert. Aber interessant, dass endlich mal jemand hier sagt, dass 2004 bereits Android zumindest mal so pro forma existiert hat, ja. Und damit dürften auch endgültig Gerüchte weg sein, ja, wer da zuerst war auf dem Markt. Aber egal, auf jeden Fall, einige werden sich jetzt doch wahrscheinlich ziemlich ärgern, dass sie damals nicht das probiert haben, zumindest mit dem Android. Ja. Aber für Samsung hat sich das sowieso gerechnet, wenn man die Verkaufszahlen seit dem Schwung von Samsung auf Android sieht. Ja, da muss ich sagen, war Android für Samsung so oder so, ja, das absolute Nonplusultra und haben die zu Nummer 1 im Smartphone-Markt gemacht, ja, weltweit. Und das ist schon ziemlich heftig, wenn man das mal so sieht. Gut, dann komme ich jetzt mal schnell und fix zu den News. Es ist ja doch schon wieder ziemlich lang geworden. Ich muss jetzt schnell den Podcast planen. Die Community hat geschrieben, und zwar das LG G Pro 2. Was ein Name, dann hätten sie sich vielleicht gleich soll was anderes ausdenken. Der Christian hat es mir geschrieben. Und zwar wurde es jetzt offiziell vorgestellt mit 5,9 Zoll Display. Das ist dann das neue Flaggschiff von LG, wenn man so will. Ja. 120 Frames pro Sekunde Slow Motion Modus, ja, aufnehmbar als Video. Das ist ja mal nicht schlecht. 13 Megapixel Kamera integriert. Burst Shot nimmt 20 Bilder auf, heftig. Auch dieses Knock-on-Feature, ja, ist vorhanden, bis zu 86.367 Klopfkombinationen für den Knock-Code sollten möglich sein. Cool, jetzt muss ich mir das nur noch merken können. Nein, der Hammer, echt. Manchmal kann ich echt den Kopf schütteln. Snapdragon 800 mit 2,26 GHz Quad-Core-Prozessor, auch gar nicht schlecht. Adreno 330 GPU. 5,9 Zoll Display, habe ich schon gesagt. 1920x1080 Bildpunkte auflösen. 3 GB RAM auch, ja, also wie das Xiaomi. Da muss ich sagen, siehst du, Xiaomi, beeil dich schnell, das Handy auf den Markt zu kommen. Der erste Konkurrent ist schon da mit den Leistungsdaten, mit ähnlichen Leistungsdaten. Hammer, hammer. Also die Front-Facing-Kamera, nur 2,1 Megapixel. Blablabla. 3200 mAh Akku. Und das kommt allerdings mit 4.4 KitKat raus. Ja. LTE HSPA Plus ist vorhanden, Bluetooth Smart Ready 4.0, NFC und soll in Titan, Weiß und Silber rauskommen. Ja. Und ein 1 Watt Hi-Fi Sound ist hier noch aufgeführt, sowie ein Content Lock. Hört sich doch alles ganz gut an. Muss nur das Teil mal in der Hand halten und dann schauen wir mal, ja, was da damit machbar ist. Dann Ancast und die Google Schelte, ja. Da hat die Sandra geschrieben, hallo Rio, mir hat dein letzter Podcast ein wenig Angst gemacht, weil du langsam die Lust an Google Android verlierst. Nicht, dass du noch auf dumme Gedanken kommst und den meiner Meinung nach besten Android-Podcast einstellst. Wäre nett, wenn du mir uns ein wenig die Angst nimmst. Lass dich nicht ärgern, es gibt bestimmt auch bald wieder mehr positivere Nachrichten von Google. Erstmal vielen Dank für die Blumen, ja, danke, danke. Und keine Angst, ja, ich habe es auch im Kommentar geschrieben, keine Angst, ja, selbst wenn ich gerade jetzt nicht so super gut auf Google zu sprechen bin, ja, heißt es ja nicht, dass ich deswegen jetzt irgendwie vorhab, den Uncast immer weiterzumachen. Ja. Im Gegenteil, vielleicht sogar ist es gar nicht schlecht, ja, weil wenn ich so ein bisschen Abstand gewinne, ja, dann kann ich das auch alles ein bisschen neutraler sehen, ja, manchmal. Das kann ich vor allem so bei den ersten Uncast-Folgen ja noch deutlich merken, wo dann alles durch die rosa-rote Android-Brille gefiltert wurde. Ja. Und vielleicht ist es ja ganz gut, um ein bisschen mehr ein bisschen mehr wegzugehen von dem Fanboy-Dasein, ja, zu vielleicht ein bisschen noch genauere und objektivere Meinungen dazu, ja, von mir. Außerdem, klar, es ist auch nicht so, dass ich jetzt Google wirklich hasse. Ja. Aber ich habe in letzter Zeit wirklich ein bisschen Angst, dass Google ja das neue Apple wird. Ja, weil das sind schon ein paar Parallelen, die mir wiederum ziemlich Angst machen, was jetzt die Zukunft von Android betrifft. Ja. Aber da, wie gesagt, da muss man auch abwarten, ja, wie sich das entwickelt. Das ist schwierig zu sagen, auch dass viele Entwickler gegangen sind von, also maßgebliche Entwickler bei Android von Google weggegangen sind, ja. Das gibt einem schon ein bisschen zu denken, ja. Aber wie gesagt, das heißt ja noch lange nicht, dass Uncast dann irgendwie obsolet geworden ist, ja. Man kann auch über ein System berichten, das man selbst auch kritisiert, ja. Und wie gesagt, also hassen tue ich weder Android noch Google, nur vielleicht die blinde Begeisterung, ja, ist weg, wobei ich noch nie der Typ war, der über längeren Zeitraum, ja, so blind, so lemmingmäßig in den Abgrund laufe, ja, deswegen habe ich früher viele Apple Produkte und Geräte gekauft und dann habe ich eben gesehen, wie sich die Firma entwickelt und habe gesagt, nee, das geht so nicht mehr. Ja, wobei das bei Apple dann umschlug, das muss ich schon sagen, in ein bisschen Hass, ja, weil eben da ein paar Böcke abgeschossen werden, von denen ich allerdings nicht erwarte, dass Google das macht, selbst wenn sie sich so weiterentwickeln wie bisher. Also das wäre schon ziemlich heftig. Ja. Gut, also weiter. Danke Sandra für die Zuschrift, aber wie gesagt, brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Uncast wird's weiterhin geben, ja, auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie die Folge so 500 oder so wird, dann habe ich schon so ein riesen Bart, ja, und ja, bin mal gespannt. Ja. Ich halte euch auf dem Laufenden. Vielleicht mache ich mal so ein Bild pro Woche, ja, dann könnt ihr einfach sehen, wie ich mich verändere im Laufe der Zeit, ja. Das ist mein Witz. Okay, also der Stefan schreibt noch, Lenovo will Motorola innerhalb von wenigen Monaten profitabel machen. Ja. Das steht auf Android Next und da, klar, muss ich sagen, wollen ist zwar einiges, können ist wieder was anderes. Das wird schon ziemlich eine harte Nuss werden für Lenovo, auch wenn Motorola im Moment gut auf dem Weg ist dorthin, ja, ging es offenbar Google nicht schnell genug. Ja, habe ich eben Google gesagt, nein, Motorola ist auf einem guten Weg dorthin, aber Google ging es offenbar nicht schnell genug. Ob jetzt das Lenovo sogar noch beschleunigen kann, das ist die Frage. Man muss, glaube ich, erstmal abwarten, wie das jetzt in den USA, wenn es denn genehmigt wird, das ist ja immer noch nicht hundertprozentig genehmigt, das muss nur abgenickt werden von den staatlichen Stellen dort, ja, so einfach ist das nicht. Aber wenn es denn genehmigt wird, da muss man erstmal abwarten, wie es die Presse auffasst. Bestimmt sind dann die euphorischen Berichte, ja, weg, die, weil der Patriotismus, Bonus dann auf einmal weg ist. Die bösen Chinesen kaufen jetzt eine amerikanische Firma, ja, mal sehen, wie sich das dann umschlägt. Ob es dann immer noch hier bei jedem Bericht mit der amerikanischen Flagge gewunken wird und ja, das wird in den USA hergestellt, ja, das beste Android-Gerät, das es überhaupt gibt. Mal sehen, wenn das eine chinesische Firma in den USA herstellen lässt, ja, ob es dann immer noch so ein Patriotism-Hype darum gemacht wird, weil ansonsten kann ich mir die durchaus oder durchweg positiven Berichte zu einem eher Mid-Range-Phone nicht erklären, während andere Geräte mit ähnlichen Leistungsdaten teilweise sogar noch besser verarbeitet, so durch den Kakao gezogen werden oder komplett ignoriert werden. Ja. Muss man mal gucken. Okay. Also danke an den Stefan. So, dann komme ich zur App der Woche, bevor wir jetzt mit dem Uncast zum Ende kommen. Und dreimal dürft ihr raten, was das ist. Thema. Genau. Thema, die App, die ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe, sowohl in den Themen als auch in den News. Thema, ist eine ja, Launcher-Alternative, mal wieder eine, ja, aber eine, die etwas andere Wege geht und die Themes sind wirklich radikal anders. Ja. Also da gibt es alles von einem Theme, das aussieht wie Stock Android, ja, bis zu einem Theme, das komplett anders aussieht, irgendwie komplett anders, ja. Das mit einem normalen Homescreen, so wie man kennt, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das alles ist machbar und zwar ganz einfach, indem man ein Theme auswählt aus einer ziemlich großen Liste von verfügbaren Themes und die sollen immer wieder erweitert werden. Jeder kann da auch Themes dazu machen. Ja, wie das geht, erfahrt ihr dann auch auf der Seite von Thema. Und da, solange eben nicht so Themes hochgeladen werden wie das Apple-Theme, das dann eben wieder abgemahnt wird, ja, dann wird es da auch bestimmt einiges geben. Eines hat mich besonders beeindruckt, dieses, ich weiß leider nicht, wie es heißt, das ist auch bei den Vorschaubildern im Play Store so, das mit dieser großen Brücke und so ein bisschen rötlicher Hintergrund. Also das finde ich faszinierend. Ja, faszinierend, genial. Und auch dieses Today, also ich nenne das einfach mal so, was auch in den Vorschaubildern im Play Store zu sehen ist, das Today-Theme, das ist, was ihr seht, es ist tatsächlich das Theme, mit aktuellen werden das kein Hintergrundbild, sondern das ist das ganze Theme, so sieht dann euer Handy aus, der ganze Handybildschirm. Ja. Der einzige Nachteil ist, dass es zumindest auf dem Nexus 4 zwar oben die Statusleiste transparent macht, das heißt, dass man das Hintergrundbild dadurch sieht, aber leider nicht die Tasten unten, so wie bei dem Stock Android und dem HoloLauncher, den ich drauf habe. Ja, deswegen bleibt es bei mir leider nicht drauf. Ich will dort unten hier keine schwarze Leiste mehr haben, sondern ich will dort unten das transparent haben und dadurch eben auf mein Hintergrundbild schauen können. Ja. Das ist ein Muss bei mir, aber ansonsten muss ich sagen, hammerhart, total conversion, ja, kann ich dann jetzt sagen, da erkennt man wirklich überhaupt nichts mehr von Android auch, wenn man das will, ja. Also für die Leute, die sagen, bläh, Stock Android, ja, aber auch für die, die es wollen, alles kann man mit Cima genau machen. Die Widgets, die übrigens bei Cima dabei sind, mit drin sozusagen, spezielle Widgets. Die sind auch meiner Meinung nach phänomenal, Ja, teilweise sind die auch komplett frei anzuordnen. Das heißt, man kann einen Platz einrichten auf dem Homescreen und dort dann Funktionen hinzufügen. Hört sich ein bisschen kompliziert an, ist aber ziemlich einfach gehalten von der UI und kann damit eigentlich alles anpassen, was man will. Ja, und das ist schon ziemlich genial, würde ich mal sagen. Ja. Also, die App der Woche, Thema Beta, ein neuer Launcher-Ersatz, der es meiner Meinung nach in sich hat. Ich habe noch ehrlich noch nie einen so schönen und so flexiblen Launcher-Ersatz gesehen wie Thema. Und das Ganze ist momentan sogar noch kostenlos. Also könnt ihr es einfach mal ausprobieren, um zu sehen, wie das euch gefällt. Die Funktionen sind so umfangreich, dass ich euch empfehle, einfach mal durchzugucken, das Ganze, ja. Die Social Networks werden unterstützt, ja. Google Plus Sign-in, alles Mögliche. Deswegen guckt es euch mal an und probiert es mal aus, ob es euch zusagt. Damit sind wir am Ende vom Andcast für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr Fragen, Meinungen, Anregungen, Kritiken habt, nur her mit Google Plus Andcast oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die Community auf Google Plus. Oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@znetcast.com, rio@znetcast.com, RYO bitte. Und die Seite mit den ganzen Links, das sind diesmal eine ganze Menge, und weitere Infos findet ihr unter andcast.znetcast.com. Dort gibt es auch einen GBG-Key, wo ihr mir eine verschlüsselte Mail schicken könnt, wenn ihr niemanden traut. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!